Okay, Fähigkeiten zum Geben und Annehmen können von Hilfe. Was brauchst du am meisten, wenn du dich krank fühlst? Ruhe, glaube ich. Viel Zeit, viel Ruhe. Was eigentlich jetzt auch als Student, glaube ich, schon möglich war. Im Arbeitsleben wird das natürlich wieder schwieriger, ne? Ja, wahrscheinlich. Genau. Das kann ich gut reden, aber ich habe mir dann schon die Zeit und die Ruhe genommen, wenn ich konnte. Mhm. Als Mutter muss man natürlich gucken, aber wenn die Kleine im Kindergarten war oder im Hort, mittlerweile ja Schule und Hort, genau, früher Kindergarten, dann habe ich, jetzt mache ich es, früher war es mir wirklich schwierig, ich dachte, ich muss funktionieren, wenn ich auch krank bin, aber so jetzt denke ich, ich brauche einfach Zeit und Ruhe, dann lege ich mich auch hin. Mhm. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Okay. Wenn du mit Familie, Freunden aus deiner Herkunftsregion Kontakt hast, ist Gesundheit ein Thema und wenn, inwiefern? Kannst du uns Beispiele nennen? Das ist immer, das ist eine ganz kuriose Geschichte, weil es gibt ja einige, die wirklich so bildungsfern sind, leider, und die denken, weil ich gut Deutsch kann, dann bist du ja Arzt und Anwalt und alles in einem. Also, holen sie ihre Medikamente und dann sagen sie, oh, kannst du das lesen oder was heißt das dann oder mir tut das und das weh, kannst du dann helfen oder was brauche ich denn? Oder wenn sie wissen, dass du studierst und so, dann sage ich, Leute, ich studiere soziale Arbeit, das ist keine Medizin. Und abgesehen davon, ich kann die Packungsbeilage auch lesen. Ich kann euch ruhig sagen, wie ihr das annehmen muss oder die Nebenwirkungen. Aber was das ist, kann ich wirklich nicht sagen. Also da habe ich eher immer die Funktion zu dolmetschen, zu fragen und zu helfen bei bestimmten Leuten halt. Okay, und vielleicht nochmal anders formuliert, wenn du Kontakt, wie gesagt, zu Leuten aus deiner Herkunftsregion hast, zum Beispiel wenn ihr in den Urlaub fahrt oder so, ist da Gesundheit auch ein Thema? Und wenn, inwiefern, also gibt es irgendwie Gespräche darüber? Ja, genau, ich lasse das. Ich mache jetzt irgendwie, damit es für euch leicht ist, zwar unterscheiden. Also hier, wenn ich konfrontiert werde mit den Leuten, ist wirklich immer diese Übersetzungsfunktion. Übersetzen, mit zum Arzt gehen, das habe ich sehr oft gemacht. Mit den Leuten mit zum Arzt gehen und übersetzen und halt auch mal ein bisschen Aufklärung, was man da so, ne? Dass man sagt, okay, Leute, guckt, schluck nicht immer jede Tablette, nicht jede Medikamente, guckt, wie ihr das machen könnt. Ist immer so ein Aufklärungsprozess. Und dieser Aufklärungsprozess merke ich gerade auch, dass ich die auch in der Türkei erlebe, auch dieses Jahr, als ich da war. Die Leute, merke ich, die rennen für jede Kleinigkeit sofort zum Arzt mit ihren Kindern. Wie gesagt, ich mache das auch, aber in bestimmte soll ich dann sagen, halt nicht so sofort, auch nicht in dieser ängstlichen Weise manchmal. Und dass die halt auch, dass die Kinder einfach viel an Penicillin kriegen, Antibiotikum. Und dass sie da halt nicht über die Nebenwirkungen oder was das auswirken kann. Dass sie das halt nicht darüber bewusst sind, also diese Bewusstsein nicht haben. Und das ist jedes Mal, glaube ich, wie in vielen anderen Themen, ob das Politik ist, Bildung, Umwelt ist ein großes Thema gewesen dieses Jahr. Und Gesundheit, wenn die Kinder betrifft, auch. Dass ich denke, oh Gott, ihr nehmt einfach viel zu viel Medikamente. Das kann nicht gut sein. Und traue dem Ersten nicht immer alles so, ne? Das ist halt, und da wurde ich halt immer belächelt und manchmal gesagt, ja, du als Öko bist jetzt auf dem Öko-Trip und, ne? Und kommen uns nicht mit deinem Alternativmedizin, Homöopathie. Aber das war halt so, wo ich denen erzählt habe, erklärt habe, erinnert euch dran doch, wie die unsere Großeltern das gemacht haben. Die haben auch für jedes einfach mal eine irgendwelche Kräuter genommen oder irgendwelche Tee gekocht. Und das war doch alles früher, das hat doch alles geholfen und so viel, sage, was heißt alles, vieles geholfen, solange man nicht irgendwas total Schwieriges hatte. Und es waren halt Gespräche, wo ich mich jetzt immer, wo wir das diesen Sommer immer wieder mal geführt haben, wo ich dann gesagt habe, oh Gott, das kann jetzt nicht so weitergehen. Also ihr schadet euren Kindern so sehr, wenn die wirklich andauernd Antibiotikum und Penicillin kriegen. Okay. Gut. Dann würde ich. Aber wir treffen auch manchmal, denke ich, irgendwie schon Traditionen aufeinander oder Entwicklung, dass man halt, dass man in einigen Ländern so froh ist, dass man halt wirklich Medikamente kaufen kann oder sich leisten kann, dass er den Kindern geben kann. Kosten wirklich eine Flasche Penicillin und Antibiotikum. Ich dachte, schön, ich kriege die Flasche Antibiotikum umgerechnet nur 2-3 Euro. Ich weiß nicht, ob das hier auch so billig ist. Weil ich ja selber nicht. Kommt immer drauf an, wie die Verhältnisse im Allgemeinen sind. Also wie viel verdient man und dann im Verhältnis. Weil das immer die Krankenkasse für die Kinder bezahlt, da haben sie ja noch gekauft und dann dachte ich, du kannst doch nicht einfach Antibiotikum holen vom Apotheker, das dürfen wir gar nicht kaufen. Das sind halt solche Sachen wie. Ah, stimmt. du kannst also einfach nicht bei der Optik Antibiotikum kaufen für dein Kind. Oder du kannst dann nicht einfach jetzt, es ist halt passiert beim Neffen, der hatte Fieber und lief die Nase, und da haben die Eltern sofort geguckt, die hatten eine Kiste wirklich voller Medikamente, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich dachte, ich gucke nicht richtig, ihr habt eine Apotheke zu Hause, und dann, die hatten für alles was, und da haben die einfach so, okay, dann geben wir den Jungen mal 4 Tage Antibiotikum. Okay. Datum stimmte noch, ist so, also, ne? Das könnt ihr doch nicht machen, ihr habt doch keinen Arzt aufgesucht. Haben sie, ja, das können wir doch auch selber entscheiden, haben sie gesagt. Und das Kind einfach Antibiotikum geben, 4 Tage. Okay. Das sind halt solche Sachen, dass man mit den Medikamenten anders umgeht, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Das waren jetzt eine. Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal erklären, so, wo so die markantesten Unterschiede sind, was so das deutsche Gesundheitswesen angeht und das in der Türkei. Also gibt es da zum Beispiel, wie hier, dass man, versichert ist und das, also gibt es Krankenkassen, die sozusagen für die Finanzierung der gesundheitlichen Bedürfnisse zuständig sind oder wird es in der Türkei geregelt? Also von der ganzen Türkei kann ich wirklich nicht sprechen. Ich kann ja nur vom kurdischen Gebiet sprechen, wo ich herkomme. Und ich weiß halt, entweder sind die Leute privat versichert, also die, zum Beispiel die Anwälte. Anwälte ist ja so ein Beruf, dass sie wirklich sich privat versichern müssen. Oder es gibt halt eine einheitliche staatliche Sozialversicherung. Das ist noch nie privatisiert worden. Das kommt auch auf die Bedürftigkeit und so, dass du das halt kriegst. Das nennt sich grüne Karte. Mhm. Da musst du deine Bedürftigkeit beweisen, dass du dann halt bist. Und dann kriegst du die Medikamente umsonst oder du musst halt nicht für alles bezahlen. Ansonsten läuft alles über, die meisten Sachen über privat. Mhm. Private Krankenhäuser sind da gang und gäbe. Es gibt zwar ein staatliches Krankenhaus in der Stadt immer wieder in kleinen Orten, aber da musst du stundenlang Schlange stehen. Da ist die Versorgung, da bist du wirklich zusammengefercht und dann ist die Versorgung nicht so gut. Also da ist Gesundheit ist in der Türkei eher viel privat. Mhm. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass der Staat das Gesundheitssystem ist, glaube ich, haben die jetzt nicht privatisiert, sondern es war halt von Anfang an so, dass es halt private Krankenhäuser gibt, überall um die Ecke und kannst du dir deine sozusagen den Gesundheit kaufen, wenn du das leisten kannst. Jetzt ist, wie gesagt, jetzt sind aber für die Kinder bis zum 18. Lebensjahr, ist halt so, dass die umsonst versorgt werden. Du musst es zwar erstmal bezahlen, aber im Nachhinein kriegst du das. So ist jetzt gerade die Regelung. Ich weiß nicht, wie weit sich das dann noch entwickeln wird. Aber es war schon fast revolutionär wie die türkischen Verhältnisse. Wann war das? Seit einem Jahr ist es so. Ah, ja. Das ist erst vor, dieses Jahr ist das in Kraft getreten, ist glaube ich erst 4, 5 Monate alt oder so. Halbes Jahr oder 5 Monate. Als ich das in Nachrichten mitgekriegt habe, die Regierungspartei hat damit viel Werbung gemacht, da dachte ich auch, ich höre nicht richtig. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, du rufst jetzt da unten an und fragst, ob das wirklich wahr ist. Okay. Es ist aber so. Für Erwachsen gilt das nicht gesagt, wie gesagt, für bis zum 18. Lebensjahr. Mhm. Also ich habe circa seit 6 Monaten davon was gehört. Soll auch so lang sein, glaube ich auch. Das heißt so, vom Bild her ist ein Arzt in der Türkei schon, oder aus der Region, wo du herkommst, schon fast mit so einer, also Gott ist jetzt eine... Das ist ein sehr ansehender Beruf, der wird schon, kannst du schon mit Gott vergleichen. Also wenn Gott dich am Leben lässt und so, dann natürlich über dein Leben, so denken die Gläubigen, bestimmt der liebe Gott, aber wenn du krank bist, dann bist du am nächsten, bist du auch in den Händen von Ärzten. Mhm, ich fühle mich da wirklich ausgeliefert. Ist schon so eine kritiklose Annahme, also kritiklose eine Fragestellung ist eher selten von ärztlichen Behandlungen. Nee, der Arzt macht das schon richtig, mhm. Er wird das schon können, er macht das schon richtig. Und wenn du sowieso nicht gebildet bist und kein Geld hast, dann gehst du halt zu dem staatlichen Arzt und dann, wie er dich dann behandelt, ist wirklich manchmal unmenschlich. Das nimmst du in Kauf. Ah ja. Wie gesagt, ansonsten sind die halt die Beamten. Also wenn du für den Staat irgendwie arbeitest, bist du versichert. Lehrer, Beamte sind alle versichert. Ansonsten bist du privat versichert oder auch überhaupt nicht versichert. Musst du halt selber was sagen. Es gibt Leute, wie gesagt, die überhaupt nicht versichert sind, gibt es keine Versicherungskarte. Gehst du hin und wenn für die Behandlung bezahlst du halt. Und diese Grundversorgung oder diese Grundkrankenversicherung für die, wie gesagt, für die ärmere Bevölkerung oder für die Armen, das musst du beweisen können, dass du arm bist. Dass du wirklich überhaupt keinen Besitz hast, dann musst du halt für die Medikamente nicht bezahlen. Aber wenn ich das so mitkriege, dann denke ich auch, wenn ich immer von diesem Zweitklassengesellschaft, für Zweiklassenmedizin, also da, das habe ich da unten wirklich erlebt, wo die Leute für Entbindung, auch in meinem Verwandtenkreis, einige für Entbindung in Privatkrankenhäuser gegangen sind und das wirklich, ja, der Abend 500 Euro kostet, fast hat diese Entbindung so. Ich denke mir, Gott, das ist ein Unsinn für der Türkei. 500 Euro, das kann sich nicht jeder leisten. Mhm. Oder es ist halt in der Familie passiert, dass ein Geschwisterchen da ist und das ältere Mädchen, die ältere Schwester ist irgendwie schon ein bisschen neidisch und eifersüchtig. Die Entwicklung ist halt, das beeinträchtigt natürlich, wenn ein Geschwisterchen kommt. Mhm. Und der lässt die Mutter alles durchgehen und wenn er Fernsehen guckt, will er guckt Fernsehen, weil, ne, das neues Kind ist da und vielleicht ist es deswegen. Und da wird halt überlegt, ja, dann gehen wir zum Psychologen und fragen mal, so mal ein paar Tests machen, ob das alles in Ordnung ist und so. Habe ich mir auch an den Kopf gefasst, habe gesagt, oh, um Himmels Willen. Natürlich können sich das leisten, mit dem Kind schnell zum Psychologen gehen und gucken, ne, ob das Geschwisterchen sehr viel Eindruck, also wie viel das ausgewirkt hat auf das Kind. Oder auch, es ist gang und gäbe, dass in bestimmten Schichten auch einfach diese Intelligenztests mit ihren Kindern gemacht werden. Zu gucken, also das ist wirklich, das ist eine Oberschicht, von dem wir reden. Das sind, die habe ich auch in meiner Familie, aber ich habe auch in meiner Familie Leute, die wirklich das ganze Hab und Gut verkaufen müssen, wenn wirklich jemand in der Familie krank wird. Mhm. Dass wirklich bis zum letzten Huhn alles verkauft wird und so, alles was man hat, wenn wirklich jemand schwer erkrankt ist. Bei so einem Privatkrankenhaus kann man sich wirklich schwer leisten. Ich glaube, gute gesundheitliche Versorgung ist, glaube ich, überall auf der Welt teuer. Es kommt nicht drauf an, wo man ist. Also diese ich habe dies ja wirklich diese Kluft erlebt zwischen Arm und Reich. Wie sehr das ist mir wirklich dieses Jahr total aufgefallen. Ist auch in den letzten Jahren aufgefallen, aber ich war jetzt 3 Jahre nicht da und da hast du dann Ausbildung hier schon beendet, also Studium endet. Man lernt natürlich im Studium auch viele andere Sachen, hat man ein anderes Blick für Gesellschaft oder für darum, was in einem herum passiert. Ja, ja. Und durch euch bin ich jetzt auch dazu gekommen, aber das habe ich jetzt wirklich gemerkt, dass man sagt, okay, machen wir mal Tests mit dem Kind, ob alles in Ordnung ist. Und hier denke ich, viele Eltern, die ich so kenne, die gucken schon, bevor sie ihrem Kind wirklich ein Antibiotikum geben. Da wird darüber nachgedacht und nicht ist einfach eingereicht. Oh. Was bedeutet es für dich, wenn ein Familienmitglied oder Freund aus deiner Herkunftsregion erkrankt und wie und wann erfährst du darüber, was tust du? Also ist so ein bisschen dahingehend gemeint, hat Krankheit schon auch so einen großen Stellenwert, dass ja, es fast selbstverständlich ist, dass man sämtliche Leute, zu denen man eine vertraute Beziehung hat, in Kenntnis setzt? Also wird damit eher offen umgegangen, was Gesundheitsmissstände oder Zustände angeht? Oder ist es auch zum Teil was, was vielleicht eher privat ausgemacht wird, wo man möglichst wenige mit vielleicht belasten möchte? Also wie ist da so ein allgemeiner Diskurs oder besser gesagt so die Umgehensweise, die du halt einfach ja, kennst, gewohnt bist? Manchmal denke ich, dass ich zu viel darüber rede, weil es in letzter Zeit auch in meiner Familie wirklich sehr viel passiert ist. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein kleiner Kreis, man belastet nicht jeden damit. Aber ich rede schon darüber. Also ich hatte jetzt in meiner Familie 4 Fälle von Aneurysmen. Was ist das? Das ist, wenn Gehirn, also ich kann ja natürlich medizinisch, das ist, wenn Gehirngefäße, also wenn das platzt so. Mhm. Also Gehirnblutung ist es. Ich habe eine Tante verloren, die war 54, eine Cousine verloren, die war 34, also beide in der Türkei, weil man es einfach nicht erkannt hat, nicht wusste und sind wirklich daran gestorben, das ist Gehirnblutung, Aneurysmen. Und Aneurysmen bilden sich und wenn die platzen, dann findet Blutung statt und das ist halt einfach, siehst du erstmal nicht. Und die sind dann beide wirklich durch, obwohl sie in Privatkrankenhäusern waren, durch schlechte Behandlung, falsch oder nicht gesehen worden ist, sind sie gestorben. Ein Cousin von mir hat das hier in Heidelberg erlebt, eine Cousine in der Schweiz war sie damals, als sie den Master machte, hat sie es da gehabt und das hat man sofort erkannt und man, die konnte natürlich auch sein, dass in der Familie schon passiert ist. Mhm. Die wurden beide wirklich auf der letzten, man würde sagen, wirklich letzte Minute gerettet worden. Mhm. Also das ist schon in meiner Familie und da haben die Ärzte natürlich gesagt, alle müssen sich jetzt kontrollieren. Mhm. Die müssen alles zum Ärzten gehen und uns kontrollieren lassen. Das würde ab dem 30. Lebensjahr fängt das so ungefähr an. Mhm. So war das. Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist. Das hat schon viel mit mir gemacht. Das habe ich wirklich wochenlang mit mir mitgeschleppt. Aber ich habe auch darüber erzählt halt. Mhm. Ich glaube, ich habe eher lieber mit Freunden darüber geredet, als mit dem Ehemann oder mit der Familie. Mhm. Weil ich dachte, Gott, du bist jetzt 28. Gehst stark auf die 30 zu. Und ja, das ist ein gutes Gefühl. dafür. Genau, und dass es denen passiert ist, weil jungen Cousinen, also den Cousinen und Cousins, die waren auch ab 30 halt, ne? Das ist schon ein Gefühl, aber ja, ich glaube, ich bin eher jemand, der auch mit den Menschen um mich herum ist, nicht überall natürlich, aber darüber redet. Okay. Ich überlege gerade, wie ich das formuliere. Also ich bin nicht jemand, der die Krankheiten verheimlicht. Ich rede schon darüber. Ich bin auch zum Arzt gegangen, mit meinem Hausarzt habe ich gesprochen, das ist so und so. Der meinte, es ist schon vererbbar, das liegt dann halt vielleicht in der Familie auch. Aber der meinte, wollen Sie das wirklich wissen, dass Sie Aneurysmen haben? Man kann sie nämlich sehen, wenn sie sich bilden. Der meinte, wenn sie umfallen, werden sie in Deutschland nicht sterben. Hier retten wir schon. Aber es war schon ein komisches Gefühl, ja, machst du jetzt eine EKG, heißt das, glaube ich, ne? So eine, machst du das jetzt, machst du es nicht? Ich habe mich jetzt entschieden, nicht zu machen. Warum? Ich weiß nicht, ob das einfach nur der, wie gesagt habe, dass ich jetzt Diplom stressen will, willst du das jetzt dir antun, aber ich denke schon viel darüber nach. Und meine Cousine, die das hatte, und die haben wirklich gesagt, macht das. Also lasst euch wirklich alle kontrollieren. Mhm. Das liegt nun mal in der Familie. Mhm. Ich weiß nicht jetzt, wie ich damit umgehe, weil ich weiß, dass sich dann bildet, okay, sozusagen. Also wenn man das jetzt erkennt, das ist ein kleiner Eingriff, das wird operiert, und wenn es dann doch so dazu kommt, dass sie platzen, glaube ich, ist das dann ein großer Eingriff. Also das ist dann schon, und ich habe auch meinen Cousin im Krankenhaus besucht auf der Intensivstation. Ich durfte dann zu ihm und ich habe auch gesehen, wie er da gelegen hat, und ja, das ist so eine Sache, die ich auch mit mir mitschleppe. So, machst du es jetzt oder nicht? Aber bis jetzt habe ich noch keine gemacht. Es kommt immer auf die Felder. Wenn man mal Grippe hat oder irgendwie so Kopfschmerzen oder nicht schlecht schlafen kann, durch Stress bedingt, dann erzählt man schon. Aber wenn man doch was Schlimmes hat, belastet man, glaube ich, nicht jeden um sich damit. Aber das hat mich schon, also du hast auch gefragt, wie du damit umgehst. Oder, das hat uns schon mitgenommen. Also wenn jemand wirklich irgendwie sagt, okay, wenn jemand wirklich in die Niere genommen wird oder irgendwie, keine Ahnung, oder irgendwie ein Blinddarmoperation hatte, dass sie halt nicht so denkt, okay, das ist kein Eingriff. Aber als meine Cousine das hatte und mein Cousin oder mein Onkel jetzt das zweite Mal einen Herzinfarkt hatte und das diese Untersuchung gemacht, also die dann die Gefäße aufgemacht werden, ich weiß nicht, wie das heißt. Ist nicht Katheter, jetzt nicht in so einem Bypass, sondern nur einfach. Bypass. Ist ein Bypass? Okay. Da habe ich, weil ich in der Türkei, da habe ich schon vom Krankenhaus gewartet. Zwei Tage, da war ich da. Da habe ich geguckt und habe ich meine Cousine und meine Tante unterstützt und so. Oder wo es mein Cousin in Intensivstation lag, in Heidelberg, da bin ich hingefahren. Also da fährt man halt hin, dann nimmt man die 400-500 Kilometer in Kauf. Oder wenn es natürlich ganz schlimm ist, dann fliege ich dann auch in die Türkei, wenn ihm so ein Familienmitglied wirklich schlecht geht. Dann ruf ich trotzdem an, sage gute Besserung und frage, wie es denen geht, aber da die ganze Verwandtschaft überall in Deutschland verteilt ist und in Europa, da nicht bei jedem Krankheit fahre ich auch hin. Aber es ist eher so, dass man wirklich in Krankheitsfällen oder natürlich auch in schönen Zeiten, aber auch so in schlechten Zeiten die Krankheitsfälle, dass die Familie schon zusammen ist, das erwartet wird. Also meine Eltern erwarten auch von mir, manchmal denke ich, die erwarten zu viel. Jedes Mal, wenn sie im Krankenhaus sind oder krank sind, dass ich da auf der Matte stehen muss. Mhm. Aber da wir viele Kinder sind, teilen wir uns die Aufgabe. Okay, gut. Gibt es im Zusammenhang mit Gesundheit bzw. Krankheit Dinge, die du mitnimmst, wenn du in deine Herkunftsregion fährst, beziehungsweise wenn du zurückkommst? Wenn, welche und warum diese? Also Medikamente oder Bücher oder... Ja, Reiseapotheke gibt es ja auch immer. Ich bin eher jemand, dass ich das immer nicht gemacht habe. Die ist, also wir haben uns schon zum Beispiel gegen die FSHM, heißt das glaube ich, diese gegen Zecken geimpft und sowas. Und die Kleine hat sowieso alle Impfungen gekriegt. Also ich bin aber jetzt nicht, ich habe keine Reiseapotheke. Ich fliege ja fast jedes Jahr dahin, jetzt in den letzten Jahren zwar nicht, aber ich schleppe da keine Reiseapotheke mit mir mit. Also eigentlich, ich glaube, was heißt ich glaube, die Frage ist eigentlich eher da, dahingehend gerichtet, dass wir wissen wollen, gibt es irgendwie bestimmte Medikamente, die du aus Deutschland zum Beispiel mit in die Türkei bringst, weil die es vor Ort nicht gibt und deine Familie die aber gerne hätte, beziehungsweise bringst du aus der Türkei eventuell Medikamente mit, die es dort gibt, die du hier nicht bekommst, auch Kräuter oder so, ne? Also so eher so auf der Ja, so Kräuter Naturebene. Ja, Kräuter und sowas nehme ich schon mit. Also Minze wird immer mitgenommen. Mhm. Wofür ist die gut? Auch einfach, wenn man auch erkältet ist, einfach verminzt. Also Minze zu kochen und so. Mit also Kuchen. Du bringst die mit nach Deutschland? Ja. Hier gibt es natürlich Pfefferminz, die kann man ja auch natürlich bio kaufen, aber ich finde es einfach, das riecht dann halt auch mal so ein bisschen von der Region, weil die Sonne so intensiv ist. Wogegen war das nochmal? Sorry. Minze ist gut bei Erkältung, soweit ich weiß. Genau. Minze und Zitrone, wenn man das kocht. Mhm. Okay. Ansonsten nehme ich da, nee, also was Gesundheit betrifft, nehme ich natürlich Kräuter mit, aber die man halt einfach so braucht. Also jetzt kann ich die Frage verstehen. Also mein Vater hat früher, oder mein Vater macht das immer so, dass er immer Medikamente mitnimmt. Mhm. Oder meine Tanten haben angerufen oder halt, die gesagt haben, ja, das und das ist, können wir hier nicht finden oder das ist zu teuer. Das hat er früher mal gemacht. Aber weil sein Hausarzt da auch mitgespielt hat und ihm die Sachen mal aufgeschrieben hat oder, okay, oder immer kostenlos mitgegeben hat. Mittlerweile müsste ich immer fragen, er nimmt jede Menge Vitamintabletten immer für meine Oma mit. Pepsi sie dann immer auf, weil sie dann schon alt ist. Aber ich überlege gerade, ob ich immer mitgenommen habe. Also Medikamente sind in der Türkei wirklich so günstig. Also jetzt, die einige Verwandte, die können sich das leisten, wirklich, die kaufen sich selber. Okay. Und mütterlicher Seite, die wirklich sehr arm sind und sich das nicht leisten können, das übernimmt immer meine Mutter und mein Vater. Mhm. Die nehmen immer Medikamente mit, soweit ich weiß. Aber da habe ich eher Angst. Also wenn die Leute irgendwas von mir haben wollen, dann sage ich, Leute, hier kriegst du ohne Rezept gar nichts. Und tut mir leid. Da gebe ich den Leuten lieber da Geld, dass sie zum Arzt gehen. Aber ich nehme jetzt hier keine Medikamente mit für die. Meine Bepanthen-Salbe oder sowas, okay, aber nicht. Nee. Das haben sie mal gewollt, sowas auch nicht. Okay. Und ja, du bringst, wenn mehr so Kräuter mit einfach, ja, weil es die... Ich finde, also die sind dort intensiver oder ich, ja, schmecken mir besser. Mhm. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Block, der heißt Fähigkeit und der Mut zum Ausdruck eigener Befindlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse, zum Beispiel gegenüber Ärzten. Also es geht ja letztendlich um die Klientenärzte-Situation. Erzähl doch mal von einem Arztbesuch, von einem, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Wie war dein letzter Arztbesuch? Also es sind eigentlich zwei Fragen. Letzter Arztbesuch, beziehungsweise einer, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist und warum. Also kann sowohl positiv als auch negativ sein. Mein letzter Arztbesuch war auch vor 3 Wochen. Das ist auch, glaube ich, der, der mir in Erinnerung gut geblieben ist. Es ging darum, dass ich bin neu aus der Türkei gekommen und da hat es wirklich viel Schwierigkeiten gehabt mit Es geht jetzt wirklich ins Privat, aber es war nun mal der letzte Besuch. Nur so weit du willst. Also hatte ich jetzt auch nicht Probleme mit meinen Schwiegereltern und so gehabt. Auch überhaupt das Ganze, wie gesagt, ich war 3 Jahre nicht da. Und es wurde vieles in Frage gestellt. Da habe ich wirklich gemerkt, dass mir nicht so gut geht. Und ich hatte auch Schwierigkeiten, weil ich da riesen Streit hatte mit Schlafen und so. Da bin ich zum Arzt gegangen und habe ich wirklich erstmal geschämt, mich da was zu erzählen. Das war schon diese Hemmung da. Ich habe gesagt, ich kann nicht schlafen, ich muss immer darüber nachdenken und ist diese nicht schlafen zu können. Ich bin zwar daran gewöhnt, wenig zu schlafen, aber nicht schlafen zu können, dauernd an die Sachen zu denken. Das hat mich schon verrückt gemacht. Und ich fand es auch gut, dass sie einfach gefragt, ja, was war das denn da? Warum sind sie der Meinung, dass es sie so hart getroffen hat diesmal? Und ich fand es auch gut, dass er gesagt hat, okay, jetzt kann ich Ihnen keine Schlaftabletten aufschreiben, Sie sind eine junge Frau, ich verbinde jetzt nicht Schlaftabletten mit einer jungen Frau. Ich habe gesagt, ich will auch keine Schlaftabletten haben. Es ging, glaube ich, halt auch einfach darum, mit jemandem darüber zu reden jetzt. Ne? Und also mit einem Arzt darüber zu reden, sonst habe ich auch das mit Freunden darüber geredet. Und der hat mir halt eine sympathische Tropfen geschrieben, dass ich besser einschlafen kann. Er meint aber, damit Sie nicht denken, dass der... Dieser Verrückte hat mir schon wieder homöopathische Mittel geschrieben, das fand ich sehr gut. Ich schreibe ihn auch mal was Chemie auf, hat er gesagt. Aber überlegen Sie es. Am Ende habe ich mir das homöopathische Mittel geholt, habe dann Freitag und Samstag genommen, dann habe ich es nicht genommen, weil ich gesagt, du wirst doch nicht, also das mache ich jetzt nicht abhängig, so homöopathische Sachen. Ich sage, du wirst hier aber nicht irgendwelche Tropfen nehmen, damit du einschlafen kannst. Da meinte, reden Sie viel mit den Freunden und Leuten darüber, wenn Sie Freunde haben, mit denen Sie darüber reden können, habe ich auch gemacht. Er hat halt auch einfach gesagt, ich fand das spannend, dass er gesagt hat, sie sind eine Grenzgängerin. Und dass sie halt jetzt geschafft haben als Frau, auch mit ihrem Diplom, dass sie Studium beendet haben, dass sie natürlich jetzt zwischen 2 Kulturen hängen und dass sie jetzt so viel reflektieren und dann halt über so viel darüber nachdenken, das ist natürlich für ihre Situation sehr, das macht ihre Situation schwierig. Mhm. Aber einigerseits hat er gesagt, das ist auch eine Stärke von ihnen. Und versuchen sie damit mit Freunden zu reden, jetzt, wenn sie jetzt eine Therapie hätten machen wollen, gibt es sowieso in Kassel sowieso niemanden, der das für ihn leisten kann. Also keiner, der den Hintergrund versteht. Das fand ich sehr, also ich fand diesen Arztbesuch wirklich den letzten sehr bemerkenswert, dass er auch gesagt hat, ja, versuchen Sie mit Freunden darüber zu reden, damit fertig zu werden, weil Sie werden diese Probleme immer in diesem Land haben. Mhm. Es ist nun mal niemand da, der Ihnen dann, also jetzt gerade in Kassel, und wenn, die Leute kennt man ja, wenn man selber im sozialen Beruf ist und so, kennt man nun mal ja, die meisten Therapeuten, die es auch gibt. Und also wenn überhaupt jemand türkischsprachig ist, da kennt man auch die Leute. Ich brauchte jetzt auch keine Beratung in dem Sinne, weil ich das auch mit meinen Freunden tue. Es war halt einfach, dass ich mich so viel mitgenommen hatte und auch der ganze Stress mit Diplom und so. Und auch das da unten, das vieles, ich merke auch wie als Frau, dass ich mich so weiterentwickelt habe, als das, als die da drüben noch. Mhm. Man wird nun mal in diesem Land viel individueller und da lebt man noch im Kollektiv und Familie zusammen. Mhm. Das ist mir wirklich dieses Jahr, das habe ich das wirklich sehr hart gespürt. Das war der letzte Arztbesuch, wo ich mit ihm darüber geredet habe. Wie gesagt, er hat mir diese Tropfen geschrieben, die homöopathische, das andere habe ich mir gar nicht geholt. Hat es auch noch Rezept geschrieben, habe ich gar nicht geholt. Ja. Das fand ich schon sehr gut. Es war auch gut, dass er gefragt hat, ja, warum konnte sie jetzt nicht schlafen? Warum hat dieser Besuch sie, also die Reise sie mehr mitgenommen als die anderen? Oder? Das fand ich schon gut von ihm. Mhm. Aber ich kann nur sagen, das sieht schwer aus, wenn man wirklich sehr darunter leiden sollte, unter diese zwischen zwei Kulturen oder was man macht, durchmachen muss manchmal. Und wenn man wirklich eine Therapie brauchen sollte, würde ich auch in Anspruch nehmen, wirklich, sieht schwer aus. Mhm. Also für mich auf jeden Fall. Es gibt kaum ausgebildete Leute, die so... In Kassel haben wir wirklich niemanden. Wie gesagt, es ist eine neue im Krankenhaus, ist im Klinikum. Das ist, glaube ich, Psychologin, ja, aber... Genau, es gibt irgendwie eine Psychologin im Klinikum, ja. Die ist auch seit kurzem da erst. In den städtischen Kliniken. Und die spricht Kurdisch? Türkisch. Mhm. Und ansonsten gibt es in Kassel nichts, ne? Mhm. Wir haben eine Beratungsstelle. Mhm. Die machen ja keine therapeutische Beratung. Eine Beratungsstelle. Wo ist die? Die ist von AKGG. AKGG? Ja, AKGG. Das sind freie Träger hier in Kassel. Das ist ziemlich groß. Und die haben eine Beratungsstelle. Das haben sie halt übernommen. Das ist Beratungsstelle für türkische Mädchen und Frauen. Das ist die Beratungsstelle. Da gibt es auch die türkischsprachige Beratung. Wo sind die denn hier? So Nebenstraße von Friedrich-Eber-Straße ist. Ah, ich glaube AKG, das reicht schon für türkische Mädchen und Frauen. Jedoch keine Behandlung. Ja, nicht in dem Sinne medizinisch oder therapeutisch, stimmt einfach. Ist. Na, wie gut, dass ich das nur lesen muss. So. Okay.